Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die nassen Hosen. Es gibt Leute, die sind so berühmt, dass sie sich es leisten können, schrecklich auszusehen. Dies trifft vor allem auch auf Rockmusiker zu. Einer davon stand an diesem Nachmittag in meinem Büro. Er trug Jeans mit Löchern drin und an seinem linken Ohr baumelte ein seltsamer Anhänger. Der Mann war um die 30, doch er versuchte mit jedem Atemzug 10 Jahre jünger zu wirken. Es waren lächerliche Versuche. Ich nehme an, dass Sie schon mal von mir gehört haben. Ja, aber nichts Gutes. Ihre Musik soll schrecklich laut sein. Hä? Laut. Allerdings, ja, wir sind die härteste Band der Neuzeit. Klingt gut, nicht? Der Spruch stammt von mir. Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, hätte es mich zur Werbung hingezogen. Das kann ich mir gut vorstellen. In der Werbung hat es ähnliche Typen, wie Sie es sind. Alles, was die machen, unter den Mund nehmen, ist 3 Schuhnummern zu groß. Die Typen hoffen vermutlich, dass sie eines Tages doch noch hineinwachsen. Wie heißen Sie eigentlich? Ich bin Axel Hose, der Frontmann der Band Die Nassen Hosen. Du meine Güte, Bettnässer sind Sie auch noch. Genügt es denn nicht, wenn Sie aus unerklärlichen Gründen dazu getrieben werden, Musik zu machen? So kommen wir nicht ins Geschäft, Maloney. Obwohl ich eine Vorliebe für eigensinnige Typen habe. Ich war auch immer eigensinnig. Im Kindergarten wollte ich als Einziger immer Frösche aufstechen. Offenbar sind Sie als Säugling zu oft aus dem Bett gekippt. Deshalb sehen Sie sich jetzt nach ständigen Höhenflügen. Ja. Wenn Sie wüssten, Maloney, es ist tatsächlich verdammt einsam ganz da oben. Das hat Reinhold Messner auch immer behauptet, bis man ihn dabei erwischt hat, wie er es dort oben mit einer Yeti-Dame getrieben hat. Leider kann ich nicht mitlachen bei Ihren Scherzen. Es ist mir nämlich ernst. Ich habe Angst. Und wieso verarbeiten Sie diese Angst nicht einfach zu einem neuen Song? Das geht nicht. Wir sind mitten in einer großen Tournee, da kann ich keine Songs schreiben. Aha. Und wovor haben Sie Angst? Vor Ihren Fans? Nein. Jemand bedroht mich. Schon seit Monaten. Mit Briefen, Anrufen, Schmierereien auf meinem Wagen. Langsam bin ich mit den Nerven fertig. Und was macht die Polizei? Die soll meinetwegen machen, was sie will. Aber ohne mich. Ich habe früher mal gesessen. Wegen Autodiebstahl. Ein lächerliches Delikt. Mein Auto wurde schon 3-mal gestohlen. Ich habe noch nie Anzeige erstattet. Sie können sich das offenbar leisten. Eigentlich könnten Sie sich auch ein paar 1000 Leibwächter leisten. Die lösen das Problem nicht, Maloney. Ich möchte wissen, wer das ist, der mich bedroht. Und Sie sollen das für mich herausfinden. Nur wenn ich dafür nie an eines Ihrer Konzerte gehen muss. Ha, meinetwegen. Aber so schlecht sind wir gar nicht. Wir haben auch Fans in Ihrer Alterskategorie. Mag ja sein, aber ehrlich gesagt, auch Kuhmist hat seine Anhänger. Deswegen brauche ich noch lange nicht jedem Dreck hinterherzulaufen. Ich sehe schon, Sie sind hartnäckig. Das gefällt mir. Also, machen Sie einen Vertrag, ist mir egal, was Sie kosten. Aber Sie müssen mir diesen Irren vom Leib halten. Ich möchte nicht so enden wie John Lennon. Er holte aus seiner Jacke eine Ladung Tabletten, die sich beim genaueren Hinsehen als Vitaminpräparate entpuppten. Er bot mir auch ein paar an, ich lehnte ab. Schließlich lebt unsereins gerne gefährlich. Und es ist bis heute statistisch nicht nachweisbar, dass Privatdetektive dank Vitaminen ihre Fälle besser lösen. Es sei denn durch das ganz spezielle Vitamin B, das man aber nicht in Apotheken kaufen kann. Axel Hose kratzte sich an derselbigen und gähnte laut vor sich hin. Das ist gut für die Backenmuskulatur. Hilft einem beim Singen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie anstrengend eine so große Tournee ist. Das geht ganz schön in die Knochen. Ab heute wird sie noch ein wenig anstrengender. Ich werde Ihnen nämlich eine kugelsichere Weste besorgen. Ja, was? Nee, aber das geht doch nicht. Ich muss doch auf der Bühne meine Brust zeigen. Das erwarten meine Fans von mir. Was sind denn das für perverse Leute? Glauben Sie, dass er mich mitten auf der Bühne erschießen könnte? Warum nicht? Wenn Sie da rumzappeln im Scheinwerferlicht, sind Sie eine ideale Zielscheibe. Gibt es keine durchsichtigen, kugelsicheren Westen? Er suchte nachdenklich nach einer besseren Lösung, fand aber keine. Ich sagte ihm, dass er die Schussweste auf jeden Fall überleben würde, was ich ihm beim Nichtgebrauch nicht unbedingt garantieren könne. Das überzeugte ihn. Wir ließen uns von seinem Chauffeur ins Hotel fahren. Dort wollte mir Axel Hose die Drohbriefe zeigen. Ich wartete in der Hotelhalle, während er in seinem Zimmer nach den Beweismitteln suchte. Da erschien plötzlich ein älterer Mann neben mir an der Bar. Sind Sie der Mann, der Axel Hose beschützen soll? Sind Sie von der Presse oder was? Es gibt ein kleines Problem. Kommen Sie bitte mit. Axel ist oben in seiner Suite. Der Mann hatte die Manieren eines Butlers und das Aussehen eines Buchhalters oder Steuerhinterziehers. Die konnte ich nie so genau voneinander unterscheiden. Ich ging artig hinter ihm her. Schließlich landeten wir in der besagten Suite. Axel stolperte wie in Trance in dem riesigen Raum herum. Mittendrin lag ein Mann in einer Blutlache. Der Butler deutete auf den gekrümmten Körper. Das ist Gordon Jim Gabbatula, der Schlagzeuger der Nassen Hosen. Es sieht ganz danach aus, als habe ihn tatsächlich der Schlag getroffen. Erschossen! Man hat ihn erschossen! In meiner Suite! Wissen Sie, was das heißt? Maloney? Sicherlich, wenn Sie es mir gleich sagen. Axel glaubt, dass es ihm gegolten hat. Aber muss ich der Mann immer so wichtig nehmen? Sie verstehen das nicht! Maloney, ich fühle mich schon lange bedroht und jetzt das hier. Ich glaube, ich muss kotzen. Dann werde ich so lange wieder runter an die Bar gehen. Tun Sie das, Maloney. Ich kümmere mich um Axel. Das tat er dann auch. Er stieg über die tote, nasse Hose hinweg und umarmte die nasse Hose, die noch lebte. Es war ein rührender Anblick. Wäre da nicht die Leiche zwischen mir und den beiden gewesen, hätte das alles auch aus einer dieser schwachsinnigen Seifenopern stammen können. Doch Blut war keine Seife und die Musik von Axel Hose hatte mit einer Oper nur eines gemeinsam. Sie gefiel mir ganz und gar nicht. Axel Hose trank mehrere Liter eines Aufbaugetränkes, um nicht umzukippen. Sein Gesicht nahm dabei eine gefährlich grünliche Farbe an. Ich ging in den Nebenraum und kümmerte mich ein wenig um die Polizei. 9 Millimeter. Glatter Durchschuss. Der Mann hatte keine Chance. Wenn ich Sie wäre, würde ich das Hotel abriegeln. Wieso? Glauben Sie etwa, dass der Täter noch hier ist? Nein, aber wenn sich die Nachricht vom Tod dieses Schlagzeugers verbreitet, wird hier gleich die Hölle los sein. Schon gut, Maloney. Ich glaube nicht, dass die Fans ein Problem werden. Diese Stars sind doch heute so abgeschirmt, dass nicht mal eine Grippewelle bis zu ihnen durchdringt. Dieser Axel Hose glaubt, dass der Mord eigentlich ihm galt. Ja, das hat mir Ihr Knecht auch schon erzählt. Knecht? Ist das dieser nette Mann mit den guten Manieren? Sie kennen Knecht nicht? War früher mal ein ganz großer Gitarrist. Das waren noch Zeiten. 50er Jahre. Dieser Knecht war eine wilde Sau, Maloney. Tut mir leid, aber meine Frau sagt das immer. Sie hat damals für ihn geschwärmt. Dieser Mann war ein Rockmusiker? Und was für einer! Die Mütter haben damals ihre Töchter in die Waschküche gesperrt, wenn Knecht in der Stadt auftrat. Ein Glücksfall, Maloney. Wieso war das ein Glücksfall? Ich wurde damals von meinem Vater ebenfalls in die Waschküche gesperrt. So habe ich meine Frau kennengelernt. Eigentlich war dieser Knecht daran schuld. Er schwärmte noch ein wenig von den guten alten Zeiten, während ich mir den Kopf kratzte und mich darüber wunderte, wie aus einem Kerl wie Knecht der Knecht von heute werden konnte. Ich ging zu meinem Klienten, der trotz der riesigen Mengen an Vitaminen, die er täglich schluckte, noch einigermaßen wohlauf war. Umbringen will er mich. Umbringen! Langsam, langsam. Wer will sie umbringen? Hier. Das ist einer der Drohbriefe. Was nützt mir die alberne, schusssichere Weste, wenn mir dieser Kerl das Gehirn aus dem Kopf blasen will? Davon steht hier aber nichts. Ich bin nicht berühmt geworden, um berühmt zu sterben, Maloney. Ich möchte noch ein paar Jahrzehnte gut leben. Das ist mein gutes Recht. Er zog sich wieder in einen der labyrinthartigen Gänge des Hotels zurück. Ich stand eine Weile ratlos herum. Dann tauchte Knecht auf und kam auf mich zu. Auch jetzt, wo ich es wusste, sah der Kerl noch immer nicht nach einem ehemaligen Rockmusiker aus. Im Ernst, Maloney, dieser verrückte Fan will Axel umlegen, verstehen Sie? Vorerst gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass derjenige, der die Drohbriefe schrieb, auch der Mörder des Schlagzeugers ist. Vielleicht stammen die Briefe von einer eifersüchtigen Frau. Nein, nicht in diesem Ton. Ich habe früher auch manchmal Drohbriefe erhalten, aber das waren fast ausschließlich Männer. Die waren eifersüchtig, Sie verstehen? Interessant. Dann wäre es vielleicht nützlich, von Axel die Namen seiner Freundinnen zu erhalten. Ich würde vorschlagen, wir beginnen bei den letzten 200. Axel hat keine Freundinnen. Na, na, so einsam wird er sich doch nicht durch die Nächte schlafen. Und für irgendwas müssen doch all die Vitamine gut sein. Es geht Sie zwar nichts an, aber ich werde es Ihnen trotzdem sagen. Axel hat keine Freundinnen, weil er mich hat. Er ließ seine Worte durch das gesamte Hotel schweben und schaute ihnen träumerisch nach. Ich begriff, was er mir mitteilen wollte, sagte ihm, dass uns das auch nicht viel weiterbringt, und er nickte verständnisvoll. Er sah noch immer nicht wie ein alter Rocker aus. Selbst Polo Hofer hätte sich über ihn kaputt gelacht. Und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht hilft Ihnen diese Adresse weiter. Das ist einer der verrücktesten Fans von Axel, einer, der ziemlich wirr ist da oben. Der läuft zum Beispiel den ganzen Tag in nassen Hosen herum, hat sich schon zweimal eine Lungenentzündung geholt und einmal ist er im Winter auf einer Parkbank festgefroren in seinen Hosen. Ich weiß nicht, ein Hotelbesucher in nassen Hosen wäre sicher aufgefallen. Vielleicht trug er einen Mantel darüber. Oder sonst etwas. Ist ja nur eine Vermutung. Kümmern Sie sich darum. Axel bezahlt Sie schließlich dafür. Ich hatte also wieder einmal keinen Grund, meine altruistische Ader anzustechen. Es genügte ganz einfach, an die Büromiete zu denken, um mich auf Trab zu bringen. Der Fan hauste in einer Bude, die vollgeklebt war mit Axel Hose. Und der Kerl trug tatsächlich eine nasse Hose. Ich gab mir Mühe, nicht loszubrüllen. Es fiel mir schwer. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, an todernste Sachen denken und jedes Grinsen heroisch unterdrücken, wie die Libido bei einem Priester. Ja, ich liebe Axel und seine Musik, aber irgendwo tief hier drin weiß ich, dass er eigentlich ein Arschloch ist. Aber sind wir tief hier drin nicht alle Arschlöcher? Was meinen Sie? Ich würde auf Arschlöcher... Was wollen Sie eigentlich von mir? Darf ich mal kurz etwas auf dieser Schreibmaschine tippen? Meinetwegen. Verblüffend. Beim R ist der obere Bogen gespalten, genau wie auf dem Drohbrief. Junger Mann, das sieht übel aus. Ich weiß, aber ich kann mir keine bessere Maschine leisten. Darum geht es nicht. Auf dieser Maschine wurden die Drohbriefe getippt, die Axel erhalten hat. Ich habe die Maschine einem anderen Fan von Axel abgekauft. Ich schreibe keine Drohbriefe. Er blieb seelenruhig. So ruhig, dass ich ihm beinahe glaubte. Aber eben nur beinahe. In meinem Büro erwartete mich die Polizei. Das hatte, wie immer, nicht viel Gutes zu verheißen. Schlechte Nachrichten, Maloney. Während Sie sich vergnügt haben, ist auf diesen Axel geschossen worden. Der arme Kerl, jetzt wird er dann doch noch in einem Atemzug mit all den anderen Jungverstorbenen genannt werden. Nein, nein, Axel lebt noch. Er trug eine kugelsichere Weste. Eine Kugel ist abgeprallt und hat seinen Freund, diesen Herrn Knecht, schwer verletzt. Ich erfuhr von ihm, dass die Schüsse zu einem Zeitpunkt fielen, als ich gerade bei dem verrückten Fan vorsprach und er dadurch ein nahezu perfektes Alibi hatte. Offenbar war da also doch noch jemand anderer im Spiel. Ich besuchte den alten Rockerknecht im Spital. Auch als Verletzter sah er nicht aus wie ein ehemaliger Rockstar. Langsam richtete er sich in seinem Bett auf. Er blieb auch mit schmerzverzerrtem Gesicht freundlich, wie immer. Ich glaube, dass er etwas gesagt hat, bevor er schoss. Gib mir das Geld, Axel. War das ein Überfall? Nein. Ich werde nicht richtig schlau aus dem Satz. Gib mir das Geld, Axel. Und dann schoss er. Können Sie das verstehen, Maloney? Nein. Aber es gibt für beinahe alles eine Lösung. Und für den Rest gibt es immerhin noch eine ganze Menge an Religionen und anderem Hokuspokus. Passen Sie auf Axel auf. Er ist mit den Nerven ziemlich fertig. Ich nahm mir seine Worte zu Herzen. Es tat höllisch weh. Dann besuchte ich meinen Klienten. Dieser war im Fitnessraum des Hotels und suckelte gerade wieder an einer Flasche mit Mineralstoffen herum. Eine Stimme? Nein, ich habe nichts gehört. Wenn ich mit meinem Freund zusammen bin, schalte ich das Hörgerät jeweils aus. Wir verstehen uns auch ohne viele Worte. Ihr Freund sagte mir, dass der Täter rief, gib mir das Geld, Axel. Wissen Sie, was er damit gemeint haben könnte? Nein. Aber das ist auch nicht mehr so wichtig. Ich glaube nicht, dass er mir noch etwas antun wird. Wie kommen Sie darauf? Intuition. Ich habe seit ein paar Stunden wieder ein wirklich gutes Gefühl, wenn ich an die Zukunft denke. Die Sache ist erledigt. Meinetwegen brauchen Sie nicht mehr herumzuschnüffeln. Axel Hose begann mich zu nerven. Und das war schon ein guter Grund, um dennoch ein wenig herumzuschnüffeln. Ich ging zur Polizei. Dort ließ ich die Schriftprobe des Fans genauer analysieren. Dieselbe Maschine. Wir haben uns diesen jungen Mann vorgeknöpft. Er behauptet, dass er die Maschine erst kürzlich erworben hat. Ich weiß, aber von wem? Heinz Portmann. Na, dann nichts wie hin zu diesem Portmann. Nur nicht so eilig, Maloney. In 10 Minuten ist Feierabend. Ich schlage vor, dass ich diesen Portmann für morgen früh aufs Revier bestelle. Das könnte Ihnen so passen. Ich vermute, dass der Kerl heute noch abhauen wird. Immer diese Eile, Maloney. Dabei sollten Sie doch wissen, dass in diesem Land alles seine Zeit braucht. Er zog schließlich widerwillig seinen Mantel an und fuhr mit mir zusammen zu diesem Portmann. Unterwegs im Auto summte er die Titelmelodie der Pink Panther-Serie so grässlich falsch, dass sich vor Scham alle Kotflügel in der näheren Umgebung verbeugten. Er nahm es gelassen hin. Portmann stieg gerade aus einem frisch lackierten Sportwagen. Wir folgten ihm ins Haus. Die Wohnung war vollgestopft mit neuen Möbeln, die zum Teil nicht mal ausgepackt waren. Haben Sie im Lotto gewonnen, Herr Portmann? Das geht Sie doch nichts an. Ich bin vor der Polizei. Und das hier ist Philipp Maloney. Der Name wird Ihnen zwar nicht sagen, aber der Form halber möchte ich ihn erwähnen. Philipp Maloney? Der berühmte Detektiv? Danke, die Gage zahle ich Ihnen im Anschluss an das Hörspiel. Das verstehe ich nicht. Macht nichts. Sie haben das Geld also doch noch gekriegt. Was für Geld? Jetzt hören Sie aber auf, Portmann. Leute wie Sie haben bei uns auf dem Präsidium schon auf den Knien nach einer Tasse lauwarmen Kaffee gefleht. Sie werden wir auch noch so weit bringen. Nur nicht übertreiben. Wir haben den Beweis, dass Sie auf einer Reiseschreibmaschine die Ihnen gehörte Drohbriefe an Axel Hose geschrieben haben. Und ich wette, wir werden hier in diesem neumodischen Gerümpel auch die Waffe finden, mit der Sie den Schlagzeuger getötet haben. Schon gut. Meinetwegen soll es doch die ganze Welt erfahren, was für ein Schleimer dieser Axel ist. Sie geben es also zu. Sie haben geschossen. Ja, ich habe geschossen. Und ich hatte einen guten Grund. Axel hat mir 12 Kompositionen gestohlen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Kassette gemacht. Ganz privat. Es gab nur ein einziges Exemplar. Ich habe es damals Axel vorgespielt. Einige Monate später erschien die erste CD der Nassen Hosen. Ich traute meinen Ohren kaum. Die Hälfte der Songs war von mir. Aber Axel wollte nichts davon wissen. Die Kassette hat er weggeschmissen. Ich hatte keine Beweise und durfte mit ansehen, wie dieser Schleimer täglich im MTV herumturnte. Und jetzt hat er Ihnen endlich etwas für die Songs bezahlt. Ja, er hat Schiss bekommen. Ich verhafte Sie. Wegen Mordes, junger Mann. Und das tat er dann auch. Axel Hose verschwand später wieder in der Versenkung. Portmann versuchte sich im Gefängnis an neuen Songs, brachte aber auch nichts Gescheites zustande. Und ich lebte weiterhin ohne Musik und ließ es mir wohlergehen. Denn noch immer gab es keinen Song, der es beispielsweise mit Cornel Woolrichs »Walzer in die Dunkelheit« aufnehmen konnte. Und das war auch gut so. Musik.